WDR 3 Open. Pop 3. Mit Christian Möller herzlich willkommen zu Pop 3. Ohr-Erkenschwick ist eine Kleinstadt im Norden von Recklinghausen mit rund 30.000 Einwohnern und hat musikhistorisch erstmal nicht ganz denselben Rang wie Wien oder Paris, aber auch in Ohr-Erkenschwick wurde Musikgeschichte geschrieben. Der amerikanische Komponist Moondog verlebte hier seine letzten Jahre. Moondog war blind, er war Autodidakt, er lebte auf der Straße, aber seine Musik wurde gleichzeitig von bedeutenden Orchestern gespielt und Musiker wie John Lennon und Leonard Bernstein gehörten zu seinen Fans. Wie das alles kam und wie Moondog dann in den späten 70ern in einem Reihenhaus in Ohr-Erkenschwick landete, davon erzählt jetzt Steffen Irlinger in seinem Feature Moondog Rising. The only one who knows this ounce of words is just a token is he who has a tongue to tell that must remain unspoken. New York 1972. Es ist ein extrem heißer Sommertag und jeder, der kann, versucht, sich irgendwo im Schatten aufzuhalten. Ein etwa 2 Meter großer, blinder Mann steht an der Ecke 6th Avenue und 54. Straße, umringt von einer Schar von Passanten und trägt Gedichte vor. Er sieht seltsam aus. Er trägt eine selbstgefertigte Tracht, einen handgeschnitzten Speer und einen Helm. Aus Leinen, diesen wahnsinnig langen Bart, das war sehr eindrucksvoll, mit diesen langen Haaren. Ja? Absolut seiner Zeit entrückt und natürlich diesen Helm, ein Eisenhelm, ein Metallhelm mit 2 Hörnern drauf, also 2 so Rinderhörnern. Moondog Rising von Steffen Irlinger. Read about the Vikings and in your early childhood, you know. And then I forgot about it for a while, and then I gave up Christianity and had no religion. I decided I wanted to have something to believe in. Ich hatte in meiner Kindheit über die Wikinger gelesen. Und als ich irgendwann kein Christ mehr sein wollte, beschloss ich, dass ich gerne etwas hätte, an das ich glauben kann. Und machte mich auf die Suche nach der Religion meiner Vorfahren. And then I heard a rabbi saying, people who have lost contact with their own past as a lost people. And I said, well, I don't want to be lost. I want to know who I am, where I came from, what is my identity. Dann traf ich auf einen Rabbi. Er sagte, Menschen, die den Kontakt zu ihrer Vergangenheit verloren haben, sind verlorene Menschen. Ich wollte wissen, wer ich bin und woher ich komme. This fascination of having this image and expressing himself through the clothes, when I look at it now, I have the feeling that it was also a kind of a shield, a protection against a society that, where he didn't want to be. Diese Faszination für die Wikinger, sich so ein Image zu geben und sich so zu kleiden, hatte, glaube ich, auch etwas damit zu tun, sich vor einer Gesellschaft zu schützen, zu der er sich nicht zugehörig fühlte. Ein Moondog ist ein strahlender Fleck auf einer lunaren Umlaufbahn. Er entsteht bei der Spiegelung von Mondlicht durch hexagonal geformte Eiskristalle in Cirrus- oder Cirrostratuswolken. Moondogs erscheinen 22 Grad weiter links oder rechts des Mondes oder sogar noch weiter weg. Sie sind analog zu Sundogs, aber wesentlich seltener, da sie fast nur bei Vollmond entstehen. Moondogs sind mit ungeschultem Auge schwer zu erkennen, denn ihr Licht ist nicht hell genug, um die Lichtzellen des menschlichen Auges zu aktivieren. Sound of the birds in Up in my farm in Mays, 1972. Das ist der Gesang der Vögel oben auf meiner Farm bei Mays, 1972. Gleich hört man eine Biene und auch einen Frosch. Man hört einen kleinen künstlichen Bach aus Regenwasser neben meinem Haus. There's that fly. Now next you hear a frog. Listen close. You hear it? Yeah. Yeah. Ich glaube, das muss um meinen Geburtstag herum am 26. Mai 1972 gewesen sein. I think that must have been around the time of my birthday. That's the 26th of May, 1972. This is a letter that does not contain all of this business back and forth about the orchestras. Das ist einer der wenigen Briefe, in dem es nur um die Familie geht. Er ist vom 2. August 1991. Dear daughter, so nice to hear from you. Liebe Tochter, es ist so schön von dir zu hören. Es sieht so aus, als würde ich bald Großvater werden. Vielleicht bin ich das sogar schon, aber ich habe keinen Kontakt zu meiner anderen Tochter und weiß nicht, ob sie verheiratet ist oder Kinder hat. Whatever you get, boy or girl, I'm sure it will be cherished. Ich traf Moondog das allererste Mal in den frühen 70er Jahren in einem Musikaliengeschäft namens Blackfield im Ruhrgebiet. Und da saß Louis mit Ilona Göbel bereits und noch einem sehr abgehangenen Menschen, der dann auch nie wieder aufgetaucht ist. Here's a criticism written by Ilona, dated January 29, 1990. Hier ist eine Kritik von Ilona. Sie stammt vom 29. Januar 1972. Lisa, wenn du Briefe im Namen von Louis schreibst, dann sei bitte selbstbewusster. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, dass man Leuten die Möglichkeit bietet, mit dem größten Komponisten aller Zeiten zu arbeiten. Ich habe dir einen Formbrief beigefügt, den du verwenden kannst. In Amerika hat jeder das Recht, sich so zu kleiden, wie er will. Ich habe dieses Recht in Anspruch genommen. Die Leute fragen dann, warum tust du das? Und ich antworte, es steht in der Verfassung. Ihr tragt euren Kram, ich trage meinen. I say, you don't want to wear my pants too, do you? I say, you wear your pants, I wear my pants, yeah? Und vergiss nie darauf hinzuweisen, dass Louis bei seinem letzten Aufenthalt mit dem Philharmonischen Orchester Brooklyns gearbeitet hat. Vielleicht ist dir nicht klar, dass Leonard Bernstein es für das zweitbeste Orchester in ganz New York hält. Or at least Leonard Bernstein thinks so. He was a very, very strong personality and wanted to protect his personality. Er war eine sehr starke Persönlichkeit, musste sich aber auch schützen. Wenn du zu sehr herausfällst, wird auf dir herumgetrampelt. Er war ein ganz natürlicher, ganz normaler Mensch, der nur eben meinte, er müsse so aussehen, wie er sich das wünschte, wie wohl die Germanen ausgesehen hatten vor 2000 Jahren. Als ich während des Krieges nach New York ging, hatte ich $60 in der Tasche. Ich kannte niemanden. Und eine Frau, die für Künstler Modell stand, besorgte mir ein Zimmer. Ich arbeitete hier und da ebenfalls als Modell und konnte so erst mal bleiben. And one thing like that after another, and I managed to be able to stay. That was during the war. This is dated May 21st, 1990. Dieser Brief stammt vom 21. Mai 1990. Ich hieß damals noch Collins. Thank you for your recent letter to Lauren Mazel. Der Brief lautet: Sehr geehrte Miss Collins, danke für Ihr Schreiben an Lauren Mazel, in dem Sie ihn auf den Komponisten Louis Thomas Hardin hingewiesen haben. Maestro Mazel fragt, ob Sie ihm eine Partitur und die Aufnahme eines zweiten Werkes schicken könnten. These items can be sent to my attention at the above address. I came there in 43 and I still was on the exclusively classical trip until ich bin 43 nach New York gekommen. Bis 1949 war ich auf Klassik spezialisiert. Und als ich dann anfing, auf der Straße aufzutreten, begann ich mich auch für Jazz zu interessieren. In meinem Musikbuch steht in Blindenschrift, dass ich 1954 ein Stück namens Good for Goody geschrieben habe. It was the second day after Christmas. I was 13 years old and there was a radio show with Frank Zappa. Es war der zweite Weihnachtstag und im Radio lief eine Sendung über Frank Zappa. And they played, among others, Varese, Messiaen. Darin wurden neben Stücken von Varese, Messiaen und anderen experimentellen Komponisten auch zwei Stücke von Moondog gespielt. And then they played Moondog as well, two songs. So that I began selling my music and poetry on the street and not. Ich hörte irgendwann mit den Auftritten auf der Straße auf und begann meine Musik und meine Gedichte zu verkaufen. Die Konzerte lockten immer so viele Leute an, dass die Straße verstopft war. Die Musik hat mich vom Stuhl gehauen. Da war irgendwas drin, was mich unglaublich berührt. Some kind of touching mode in the. Da war so etwas Unschuldiges, Exotisches in der Musik. Sehr warm und freundlich. Und da gab es diese seltsamen Percussion-Sounds. Interesting rhythms and peculiar percussion sounds. When the police would come and say, it's all right for you to play, but you can't cause crowds. Die Polizei kam vorbei und sagte, du kannst hier gerne Musik machen, aber es ist illegal, eine große Menschenmenge zu versammeln. People can't pass. Da hatte ich also endlich ein Publikum und musste aufhören zu spielen. Mein Vater war sauer, wenn Leute ihn nach Promotion-Material oder Aufnahmen fragten. Im Januar 1990 schreibt er, wir brauchen keine Zeitungsartikel oder Fotos, um unsere Konzertserie zu bewerben. 25 Millionen Leute haben den Artikel im People Magazine gelesen. Stell dir vor, Gregory Peck verschickt Zeitungsartikel für den Fall, dass ihn die Filmleute nicht kennen. Vorspielen kommt für mich nicht in Frage. Dieser Mann war für mich einfach was ganz Besonderes. Ne? Und zu hören, dass er da an der 54th Street gestanden hat, um Gedichte zu verkaufen, das war schon toll. Dass er Charlie Bird persönlich die Hand gedrückt hat und sagte, oh man, he's got very cold hands in the last days I met him. Ne? Oh gosh. Abgesehen davon, dass die Musik mich absolut gefangen hat, sofort. I wrote that Bird's Lament in 58, I think it was 57. Das habe ich für Charlie Parker geschrieben. And that was. Es war 57 oder 58, kurz nachdem er gestorben war. And that piece for Charlie for Lester Young, I called Present for the Press. Das andere Stück war für Lester Young. Das muss so 1970 gewesen sein. I think that was in maybe 1970 or something like that. Thank you. Er war ein perkussiver Komponist. Der Beat war ihm total wichtig. So, while sitting down composing, he decided, okay, now I want to write a piece. Beim Komponieren hat er vorher überlegt, welchen Takt das Stück haben soll. Dann hat er eine Form dafür entwickelt. For Moonlight it was like a, okay, now I want to write a piece in 7/2. Then he invented a form for it. Das Rhythmische, das habe ich schön kapiert. Es war nicht atonal und dann war es trotzdem eine eigene Skala, die der Mann hatte. Man meinte, er hätte eine eigene Tonart. Man meinte, er hätte eigene Skala, wie Hindemith. Nur eben tonal. Und das hat mich absolut beeindruckt. Er war mit Klassik aufgewachsen, aber er benutzte völlig andere Rhythmen. Bach und die anderen Komponisten haben das nie gemacht. Deshalb konnte Moondog all diese seltsamen Rhythmen entdecken. In all I write in 27 different tempos. In this next number, I demonstrate the quarter beat tempos. 1/4, 2/4. 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, and who for and what for, I don't know. Some history behind the letters is that, as I said, die Geschichte hinter diesen Briefen ist folgende. 1989 besuchte ich Moondog bei seinem Konzert in Brooklyn. Ich und mein Ex-Mann lebten damals in Philadelphia und da war eine Anzeige in der Zeitung für ein Moondog-Konzert. Mein Ex-Mann sagte, wir müssen dahin. So eine Gelegenheit gibt es vielleicht nie wieder. Mein Ex-Husband sagte, you know, we have to go. We really have to go because we won't get this opportunity maybe ever again. Wir haben uns das Konzert angesehen und am Ende des Konzertes sagten wir einem der Mitarbeiter, wer wir sind und baten ihn doch bitte eine Durchsage zu machen, dass Moondogs Tochter im Publikum sei. Moondog, my dad was extremely happy and he invited me to come up on the stage. Moondog, mein Vater, war sehr glücklich, mich zu sehen und holte mich auf die Bühne. Einige von diesen Fotos hier wurden dabei gemacht. Wir gingen zu seinem Hotel irgendwo in Manhattan und es gab zwei Zimmer. Eines war für Ilona und ich blieb mit meinem Vater in dem anderen. Dad said, you know, you can stay with me. And we talked until some strange hour in the night until I fell asleep. Wir haben bis spät in die Nacht geredet. Als ich aufwachte, saß er an seinem Stuhl, als würde er auf mich aufpassen. Ich glaube, er hat die ganze Nacht lang nicht geschlafen. What happened? I don't even know what happened. He said that I fell asleep while, you know, while I was talking and that he just let me sleep and I don't think he slept the whole night. It's very fuzzy in my memory. And I believe they went home that day back to Germany. Ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber er flog an diesem Tag zurück nach Deutschland und wir schworen uns in Kontakt zu bleiben. I was very young, very naive and I just wanted to see him again. Ich war jung und naiv und wollte ihn einfach wiedersehen. Also begann ich, ohne mich im Musikgeschäft auszukennen, damit Orchester zu kontaktieren und agierte so als seine amerikanische Agentin. Contact symphonies all over the country, not really knowing what I was doing and basically acting as his American agent. I was allowed to go to rehearsals of the Philharmonic Ich durfte zu den Proben der New Yorker Philharmoniker, als Rodzinski noch Dirigent war. Eines Tages setzte er sich zu mir und sagte, Louis, hast du etwas, was wir spielen könnten? Was für ein Angebot. Aber ich hatte die Musik dafür nicht fertig. Ich glaube, das Konzert in Brooklyn hat bei ihm die Hoffnung geweckt, dass da noch mehr folgen könnte. Er glaubte, das sei nur der Anfang eines großen Comebacks in Amerika und dass er bald wieder die Erfolge der Columbia-Zeit wiederholen könne. Damals war er eine Legende. Damals hatte ich Land und ich war gerne da. Aber wenn ich ein Zimmer in Manhattan hatte, fehlte mir das Geld für die Reise zur Farm. Also beschloss ich, die Farm zu behalten. Und wenn ich in New York war, musste ich auf der Straße schlafen. So when I was in town, I'd have to sleep on the street. When they say that Moondog invented the minimalistic music, wenn es heißt, dass Moondog der Erfinder der Minimal Music ist, ist das in gewisser Weise richtig. Er hat diesen Komponisten Ideen geliefert. Because he was staying at Philip Glass' house, so maybe they got interested. Zeitweise wohnte er im Haus von Philip Glass. Komponisten wie er und Steve Reich spielten auch seine Musik. These composers, Steve Reich and Philip Glass, they played Moondog music, so they know what it is all about. Only a small percentage of these symphonies responded to our attempts to have him come. Nur wenige der Orchester antworteten auf unsere Versuche, ihn wieder in die USA zu holen. Die meisten Briefe stammen aus der Zeit von 1989 bis 91. Danach gab es noch hier und da einen Brief. Aber nach 1991 kam fast nichts mehr. After 1991. I know that I stopped hearing from him completely by about 1993. Ab 1993 habe ich dann fast gar nichts mehr von ihm gehört. Mein zweiter Sohn wurde im April 1994 geboren und ich schickte ihm eine Geburtsanzeige, aber ich habe nie wieder von ihm gehört. And I sent him an announcement, a birth announcement, that he was born, and I never heard from him again. Sadness was so mixed with gladness that she wept for joy. She was so sad. Tear-filled eyes, but enhanced the smile on her face. She was so glad. It's strange how close tears are to happiness. They're so close, they almost touch. Helmut Rohlfink, ein Mann aus Bochum, der Toningenieur ist und seine 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, auch mehr Zeit seines Lebens dafür geopfert hat, mit dem Nächte und Tage durch aufzunehmen. Ich habe daneben gesessen und habe das eigentlich, ja, wenn man so will, produziert. Und die ersten Sachen waren dann Moondog in Europe. Und er war ja gerade angekommen. Slowlier and slowlier I get more interested in connect with the artist himself. Irgendwann wollte ich Moondog treffen. Ich fand diese Alben in Amerika und da war eine Adresse angegeben. Jemand erzählte mir, er wäre nicht mehr in New York und vermutete, er sei tot. He was probably dead or disappeared. But when I saw this address on the LP, als ich die Adresse auf dem Album sah, dachte ich, jetzt schreibe ich einfach direkt an die Quelle und frage nach anderen Alben. For recordings, I was more interested in the recordings, you know. My father had an apartment somewhere in Manhattan. It was probably a small, you know, maybe one room apartment. Mein Vater hatte ein kleines Einzimmer-Apartment in Manhattan, in dem er, meine Mutter und ich zusammen lebten. My mother was underage. She was 16, so she was under surveillance by the social workers at the time to make sure that she was a fit parent. Meine Mutter war erst 16 und wurde deshalb regelmäßig von Sozialarbeitern besucht. Als ich ein paar Monate alt war, bekam meine Mutter Fieber und eine Sozialarbeiterin beschloss, mich in eine Pflegefamilie zu geben. The social worker wrote that my mother was unable to care for me and placed me in foster care. My father was a minister, Episcopal. And then we lived in different states where he was preaching. Mein Vater war ein episkopalischer Priester. Wir lebten in verschiedenen Staaten und kamen 1921 nach Wyoming, wo wir unter Farmern, Cowboys und Indianern lebten. Wir hatten eine Ranch und in jenen Tagen ritt ich mit meinem eigenen Pferd zur Schule. 1932 hatte ich einen Unfall mit einer Dynamitkapsel und verlor mein Augenlicht. 1932 I had an accident with a dynamite cap and lost my sight. And then I went to blind school. Dann kam ich in die Blindenschule und lernte Musik und Blindenschrift. Ich trommelte bereits, bevor ich blind wurde, und spielte in der Schulband, einem Blasorchester in Missouri. Mein Trommelstil entwickelte sich jedoch erst nach 1949. Als ich Moondog 1980 zum ersten Mal traf, war das Erste, was ich ihn fragte, ob er sein Percussion-Instrument dabei habe. Er setzte sich auf den Boden und zeigte es mir und spielte für mich. Ich schaute es mir an und dachte, das will ich lernen. There was a visit to Moondog's apartment. 1972 besuchten meine Mutter und ich Moondog in seiner Wohnung. In diesem Apartment waren auch Moondogs Frau, eine Japanerin, und deren Tochter June. I forget her name, Japanese woman. And June. The purpose of the visit in 1972. Der Grund des Besuches war, dass Moondog meine Adoptionspapiere unterzeichnen sollte, was er auch tat. A paper saying that my stepfather could adopt me. I found out years later that my Jahre später fand ich heraus, dass mein Stiefvater Willie diese Papiere nie unterschrieben hat. Deshalb bleibt Louis Thomas Hardin mein Vater. Therefore, Louis Hardin remains my father. And I was in New York for 30 years and then ich war über 30 Jahre in New York. Dann wurde ich 1974 zu einem Konzert in Frankfurt eingeladen und blieb in Deutschland. I didn't know at the time that within a year or two after that that he would be leaving this country and never coming back. Ich wusste damals nicht, dass er knapp ein Jahr nach diesem Treffen das Land verlassen und nie zurückkommen würde. I went to Oer-Erkenschwick and I stayed for 2 days. Ich war 2 Tage in Oer-Erkenschwick und interviewte ihn. Von morgens bis abends. And von da an wollte ich die Trimba spielen. Really the door opener to make music. I was in Hamburg about a year and wrote quite a bit of music there too. Ich war ungefähr ein Jahr in Hamburg. Dann bekam ich einen Brief von einem jungen Mann in Recklinghausen, der meine Musik kannte und mich einlud, mit den Orchestermusikern der Philharmonika Hungarica zu spielen. Als ich einmal hier war, beschloss ich zu bleiben. In the years following that visit, I used to stare at album covers. In den folgenden Jahren starrte ich ständig auf die Plattencover. Es war alles sehr verwirrend für mich als Kind. Ich wusste, der Mann war mein Vater, aber ich wusste nicht genau, was zwischen ihm und meiner Mutter gewesen war. About him and how my mother met him and what happened. Ich war circa ein Jahr in Recklinghausen, bevor ich Ilona traf. Sie lud mich nach Hause ein und adoptierte mich in gewisser Weise. Ihr Bruder hatte mich zuerst entdeckt auf der Straße. Ich tat ihm wohl leid und er sagte zu seiner Mutter, warum können wir ihn nicht Weihnachten zu uns nach Hause einladen? Und seine Mutter sagte, vielleicht hat er andere Pläne und so kam es nicht dazu. Es war trotzdem eine nette Geste von dem Jungen, mich einladen zu wollen. Ich habe in Recklinghausen viele nette Menschen getroffen. Es war die freundlichste Stadt, in der ich je war. Meine Mutter war von zu Hause weggelaufen und sie hat ihn wohl im East Village getroffen und wurde sein Groupie. And she became a groupie of sorts and was transcribing either poetry or sie transkribierte seine Musik und seine Gedichte und sie verliebten sich ineinander. Now this is the absolute first trimba I made. That's the one. And that's what I played on all the time when I played with Moondog himself. Das ist die erste Trimba, die ich gebaut habe. Mit ihr habe ich zusammen mit Moondog gespielt. So that I saw how he was doing his stuff. Ich sah also, wie er arbeitete und er brachte mir seine Beats bei. 1981 lernte ich in meinem Wohnzimmer all diese Pattern, die er beim Spielen immer eingehalten hat. When we met in 1981 and were sitting in my living room with two trimbas, then I understood the patterns that he always kept. Ich war fasziniert von seiner Kompositionstechnik und davon, wie die Trimba das Ganze antreibt. Ich wollte Teil dieser Sache sein, einfach um glücklich zu sein. For my own happiness. I realized the problem of finding somebody that had the patience and interest enough to write down my notes for me. Mir wurde klar, dass es nicht einfach sein würde, jemanden zu finden, der interessiert daran war, meine Noten aufzuschreiben. Ich bin so froh, dass ich Ilona Goebel traf und sie arbeitet seit über 10 Jahren mit mir. Sie ist der beste Notenkopist, den ich jemals hatte. Ihre Arbeit ist sehr exakt und sie ist eine große Hilfe für mich. Er wirkte auf mich wie der Vater der Familie. Es war witzig. Ne? Und ansonsten sind die mit ihm ganz unprätentiös umgegangen. Sie haben den einfach in ihre Familie aufgenommen. Das war gar keine besondere Situation. Das war nur ein besonderer Mensch, der da in dieser Familie, die eigentlich in einem wirklich ganz normalen Mietshaus wohnte, mit Balkönchen nach draußen und Blick auf die Straße, ne? In Ohr-Erkenschwick. My mother told me years later that around the time in the early 70s when my mother had married and settled down, she had a conversation over the phone with Moondog in which he called her Mrs. Babbitt. Meine Mutter erzählte mir Jahre später, dass sie nach ihrer Heirat ein Gespräch mit Moondog hatte, in dem er sie Mrs. Babbitt nannte. Das ist eine abwertende Bezeichnung für jemanden, der in der Provinz lebt und nicht mehr kreativ und hip ist. Er verachtete Leute, die ein ruhiges Leben führen wollten. He who didn't know, who didn't know he didn't know, became the he who knew, who didn't... I can't do it. I'm embarrassed before Looney. I'll do it this time, I promise. Yeah, really? He who didn't know he didn't know, became the he who didn't know, who knew he didn't know. And he became the he who knew, who didn't know he knew, who finally became the he who knew he knew. Yeah, right. Oh, right. So, but that you really have to concentrate, because it's so tricky, you know? Als er nach Schweden kam, durfte er keine Hörner am Helm tragen. Er sollte im historischen Museum spielen und da die Wikinger keine Hörner am Helm hatten, man hatte jedenfalls nie welche gefunden, musste er sie abmachen. Also machte er sich in Stockholm einen neuen, ohne Hörner. Aber den Speer durfte er behalten. I made all my clothes before, when I was living in New York. And here in Germany until I met Luna and she doesn't want me to wear them anymore. Ich habe meine ganze Kleidung in New York und anfangs hier in Deutschland selbst gemacht, bis ich Ilona traf und sie sagte, dass ich damit aufhören solle. Ich würde sie gerne noch anziehen, aber Ilona und ihre Mutter sind sehr gegen die Moondog-Kleidung. Ich möchte Ilona nicht verärgern. Aber mein Biograf sagt, wenn ich nach Amerika komme, soll ich sie tragen. I would like to. Of course I I know it upsets Aluna. She doesn't like it. When he was composing, it was like he took another identity. Wenn er komponierte, nahm er eine andere Identität an. Er war dann Moondog. Privat war es etwas anderes. Aber ich sah seine Partituren in Blindenschrift, die signierte er mit Moondog, nicht Louis Thomas Harding. I know he was signing them Moondog and not Louis Harding. She always says, oh, I don't want people laughing at me. Sie hat mich immer beschützt und verteidigt. Sie wollte nicht, dass sich die Leute über mich lustig machen, weil ich mich so kleide. When I dress like that, you know. Er hat ja sein Äußeres nicht verändert. Wenn die gesagt hätte, die Ilona kommt, schneidet er jetzt auch noch die Haare und den Bart ab und dann wäre ja nichts mehr von ihm übrig geblieben. Das brauchte er schon. War er ein Naturkind. I do miss the primitive life, I tell you. Ich habe eine Sehnsucht nach dem einfachen Leben, obwohl es hart war. Ich habe es genossen, auf meiner Farm Feuer zu machen und zu kochen. Aber ich hatte keine Zeit für meine Musik. Hier habe ich nichts anderes zu tun, als zu komponieren. Was so in seinem Inneren vorging, wenn du einem Menschen nicht mehr in die Augen gucken kannst, siehst du da sehr wenig. Ne? Das führte natürlich auch zu einer gewissen Introvertiertheit, denkt man. He put himself in a position of vulnerability by going to Germany, having nobody, having no money, no home. Er hat sich in eine unsichere Position begeben, als er nach Deutschland ging. Er hatte niemanden dort, kein Geld. Und er war mehr oder weniger in einer Situation gefangen, die anfangs komfortabel war. Aber je mehr Zeit ins Land ging, desto abhängiger wurde er von dieser Familie. Sie entschieden, mit wem er redete, wer seine Freunde waren und was mit seiner Musik passieren sollte. Er musste das sein Schicksal so nehmen, wie es war. Und es war natürlich schon miskenhart und heimatlos. Aber er fand meiner Meinung nach eine gewisse Zufriedenheit in Oer-Erkenschwick im Kreise dieser Familie, die ihn wirklich wie ein Familienmitglied behandelt hat und aufgenommen hat. So was muss man erst mal machen. When he was in Sweden, we were meeting a lot of people. Als er in Schweden war, trafen wir viele Leute. I have a social life as well. I like to be alone. Er sagte mir, er sei gerne allein und arbeite an seiner Musik, aber er habe auch ein großes Bedürfnis nach Gesellschaft. Ich glaube, er war ziemlich einsam in Deutschland. And as far as I understood, he was very lonely in Germany. I don't know anybody in this town hardly. I don't get out. Ich kenne in dieser Stadt kaum jemanden. In Recklinghausen war das anders, da war ich immer auf der Straße. Ilona möchte das nicht. Sie sagt, ich sei Komponist und solle komponieren, anstatt auf der Straße rumzustehen. Dass Ilona dann auch noch eine gewisse Geschäftstüchtigkeit an den Tag legt, fand ich nur verständlich. I could imagine that he had to make a choice, I think a compromise. Ich denke, er musste eine Entscheidung treffen. He got old and I think he wouldn't make it anymore. Er wurde alt und wusste nicht mehr, ob er es noch alleine schaffen würde. Er hatte alles, was er brauchte, außer die Verbindung zur Außenwelt. Er hatte seine Musik und er sagte selbst, das ist mir das Wichtigste in meinem Leben. Nichts anderes, nur die Musik. Understood him right. He said the only important thing in my life is the music. Nothing else, only the music. My ex-husband came home from work and handed me the New York Times and said, look at this. Mein Ex-Mann kam nach Hause und gab mir die New York Times. Darin war der Nachruf. Es war schlimm, auf diese Art zu erfahren, dass mein Vater tot war. Ich habe mir das nicht ausgesucht, im Leben meines Vaters nicht vorzukommen. Be in my father's life for my whole life. That was the choice that was made for me. I planned to visit Moondog in 98, but it was too expensive. Ich wollte Moondog 1998 besuchen, aber es war zu teuer. Ich hatte die Reise bereits geplant, aber es ging nicht. I planned we used to go. Und dann starb er. But in the end I said no, I can't afford it. And then he died. Thank you. in the obituary, as you may know, in the New York Times obituary, Ilona. In dem Nachruf wird Ilona zitiert mit den Worten, sie würde meinen Namen nicht kennen und wüsste nicht, wo ich lebe. And did not know where I lived. I built the big instrument I have, the big version of the Trimba, because I remember Moondog told me that he had very large. Moondog hat mir mal erzählt, dass er sehr große Versionen der Trimba hatte. Nach seinem Tod dachte ich, ich sollte ein neues großes Instrument bauen, nur um zu sehen, wie es klingt. Kaum war das Instrument fertig, fing ich wieder Feuer und wollte die Musik unbedingt aufführen. I was again fascinated by the music and I wanted to play this music. We have a situation where my father came to Germany and within maybe a year. Wir haben hier eine Situation, in der mein Vater nach Deutschland ging und innerhalb eines Jahres seine ganze Hinterlassenschaft einer fremden Familie überschrieben hat. His entire estate to her. It was also the fact that I had another freedom. Because I could invent. Es war auch die Tatsache, dass ich neue Freiheiten hatte. Solange Moondog lebte, habe ich ihn immer gefragt und nun brauchte ich das nicht mehr. Ich hatte also mehr Möglichkeiten, die Musik auf meine Weise zu interpretieren. I realized I didn't need to ask anymore. So I could have more freedom in expressing his music from my way of doing it. What's going on to bring everything up to date? Is that I was approached by Stefan. Um das Ganze auf den Punkt zu bringen, Moondogs Schüler Stefan Lakatos meldete sich ganz verzweifelt bei mir und erzählte, er dürfe Moondogs Musik nicht mehr ohne Erlaubnis aufführen. I don't exactly understand how you can alienate the people that you're supposed to be working with. Ich verstehe nicht ganz, warum man die Leute, mit denen man zusammenarbeiten müsste, verunsichert. People can't play the music dies. I really feel depressed when I'm around too much noise. I guess everybody else is too, you know? It's abnormal. Mir geht es richtig schlecht, wenn ich von zu viel Lärm umgeben bin. Jets mag ich auch nicht. Aber natürliche Sounds sind immer angenehm. Der Sound des Ozeans ist toll. It's loud, it's a magnificent sound. The wind, I like the sound of wind. Yeah, anything natural is great. Yeah. What is the answer to the whole scheme of things? To know the answer, to know. He was very intent on proving that he was a very respected composer and musician. Er war sehr darauf aus, als Komponist anerkannt zu werden. Who should be able to contact any major symphony and be able to. Er glaubte, er müsse jederzeit jedes Orchester kontaktieren können, ohne sich vorstellen zu müssen. Es ärgerte ihn, dass er sich immer erklären sollte. He had to go through so many hoops in order to be considered to play. Wenn du so jetzt die Zeit betrachtest, hat es sich aber doch enorm gesteigert zu einer großen Popularität, kann man schon sagen. Die Zeit wird das richten, mit Sicherheit. Auf jeden Fall wird er noch seinen Platz finden, so in dem Ranking der modernen Musik. My harmonies are even simpler than Bach. Meine Harmonien sind einfacher als die von Bach. Ich benutze nichts über den siebten Akkord. Meine Theorie, die auf Pythagoras und den Gesetzen der Physik basiert, besagt, dass der neunte Akkord nicht möglich ist, weil er sich nach oben und unten nicht auflösen lässt. Denn man hat ein G an der Wurzel und F kann nicht nach oben und A kann nicht nach unten aufgelöst werden. he developed a sense for the music when he became blind. That's what I think, that he became much more sensitive, and he also got his absolute pitch. Durch seine Blindheit entwickelte er einen speziellen Sinn für die Musik. Er lernte in Blindenschrift zu komponieren, aber er versuchte, die Musik schon in seinem Kopf zu schreiben. Er hörte alle Stimmen in seinem Kopf. Er muss in der Lage gewesen sein, den Sound im Kopf zu visualisieren, bevor er es niederschrieb. In her letter she says that he was the greatest composer that ever lived. In ihrem Brief schreibt sie, er sei der größte Komponist, der je gelebt habe. Come on now. I mean, look. He was great, but you can't. Er war großartig und das, was er gemacht hat, war einzigartig. Aber es ist nicht fair zu sagen, er war größer als Mozart und Beethoven. So it's really unfair to say that, you know, he was greater than Mozart and greater than Beethoven, please. The only composers that have some kind of connection with Moondog music is Steve Reich and a little bit Terry Riley, probably, and Philip Glass. Die einzigen Komponisten, die eine Verbindung zu Moondog haben, sind Steve Reich, Terry Riley und Philip Glass. Steve Reich is percussive, of course, aber sie arbeiten ganz anders. Steve Reich ist auch perkussiv, aber seine Patterns sind nur in der Horizontalen repetitiv. Horizontal line. Moondog ist horizontal und vertikal. Es ist eine tiefe polyphone Musik. Ob er gehadert hat mit seinem Schicksal, dass er sagt, ich scheiße, dass ich noch nicht berühmt bin, glaube ich nicht. Kann ich mir bei ihm gar nicht vorstellen. Er war einfach nur, solange ich ihn begleitet habe, ein eigentlich fröhlicher Mensch. Tendierend zur Albernheit. Lebensfroh. I think he tried to find his own niche, you know, and he was mathematical interested. Ich glaube, er hat versucht, eine eigene Nische zu finden. He tried to be very unique. Er versuchte, einzigartig zu sein. Was searching for sound. Er erforschte Rhythmen und Sounds, und wenn andere Komponisten bestimmte Beats oder Akkorde benutzt haben, wollte er etwas anderes machen. When the composers are using these chords, then I want to do something else. So that made him himself unique. I think there are some tender moments in some of these letters. Ich finde, es gibt einige zärtliche Momente in diesen Briefen. Er war glücklich, Großvater zu sein. Er war glücklich, dass wir uns wiedergefunden hatten. Und ich weiß, dass die Begegnung mit ihm schön war, besser war als die Briefe. Better than my experience in the letters. As far as I know, I've listened to as many composers as possible, past and present. And ich habe fast alle Komponisten gehört, und soweit ich weiß, bin ich der Einzige, der diese Regeln niemals verletzt hat. Bach does it on almost every page of everything you wrote. Beethoven, Mozart, Haydn, Haydn, sie alle. You name it, they all do it. I wanted my children to have a grandfather. I wanted to have a father. I wanted to get to know him. I wanted to make up for all that time from the time I was 5. Ich wollte, dass meine Kinder einen Großvater haben. Ich wollte mit ihm all die verlorene Zeit aufarbeiten, in der ich nur Bilder von ihm hatte. Ich wollte wissen, wer dieser Mann war. Und dann treffe ich ihn endlich und alles ist anders, als ich es erwartet habe. And it's not what I expected either. They had great melodies. They had conception of form, you know, contrast, good orchestration. Sie hatten großartige Melodien, großes Formverständnis und alles. Aber das macht den Kontrapunkt nicht richtig. Wenn der Kontrapunkt falsch ist, ist er falsch. Und das gilt auch für Leute mit großer Reputation. You can't say anything against them, even if it's true, you know? That's why I like to hear my own music so much. Deshalb mag ich meine Musik so sehr. I never disappoint myself. Ich enttäusche mich nie selbst. I think he could have been a happier person. He could have had a happier life. Ich finde, er hätte ein glücklicherer Mensch sein können, wenn er sich nicht so auf die Musik fokussiert hätte. You know, the music, I mean, that's great, but at what cost? You're not a music machine, you're a person. Wir sind doch Menschen, keine Musikmaschinen. Family and you have friends who want to just hang out with you. He had a great inner life, that is for sure. A very great inner life. Or else he wouldn't have survived this, I think. Er war auch immer guter Dinge. Er war fröhlich und aufgeräumt. Und wenn es ans Musikmachen ging, ne, das war das, was er wollte. You can get by and create a reputation, whether you deserve it or not. Yeah. Manche schaffen sich einen Ruf, den sie nicht verdienen. I'm not worrying. I'm not jealous of them because I feel. Ich bin nicht neidisch darauf, denn ich war Lady Kontrapunkt immer treu. Counterpoint. You know, I say, look, I'll do it right for you. Once ich wollte es als Einziger in der Musikgeschichte richtig machen. Counterpoint has a bad reputation of being something that's viele very sagen, der Kontrapunkt sei zu theoretisch, you know, zu abstrakt, steril. Abstract. Aber der Kontrapunkt kann sehr lebhaft und spontan sein. Very vibrant, und das kann ich mit meiner Arbeit beweisen. And I can prove it with what I do. He tried to find a structure in the world, I can say, among the languages. Er versuchte Strukturen in der Welt zu finden. Das war typisch für die Art, wie die Welt sah. Er suchte immer nach Strukturen. And stuff like this. I thought he, but this is a typical Mundo way of looking at the world. He always tried to find patterns. You can have all the freedom in the world and not be able to use. Man kann alle Freiheiten der Welt haben, sie aber nicht nutzen. Zu viel Freiheit ist schlecht für die Kunst. Begrenzungen befreien dich. Ich kann das und das nicht tun, aber ich kann etwas anderes tun. There are all sorts of possibilities come to life as long as you know what your limits are. In person he was very, very warm. Persönlich war er sehr herzlich und väterlich. Er hatte eine wundervolle Stimme und man fühlte sich sicher mit ihm. Er war niemals aggressiv, so wie in seinen Briefen. Ich habe viel von ihm gelernt über das Leben, Kreativität, Musik. Der Kontrapunkt sagt dir, bis hierhin kannst du gehen, nicht weiter. Aber innerhalb dieser Form bist du frei. Was soll ein Maler ohne die Beschränkungen der Leinwand machen? Den Himmel anmalen? He was just an outrageous person. Er war eine enorme Persönlichkeit, voller Widersprüche. Und seine Musik war genauso. He was just something that you couldn't put into a box. Man kann und sollte sie nicht in Schubladen packen. Das ist sein Erbe. Es wird nie wieder einen wie ihn geben. I think that should be the legacy. There will never be another Moondog. There never was. There never will be. He just stands alone. Moondog Rising von Steffen Ehrlinger mit Jürgen Triebel, Stefan Lakatos und Lisa Della Vecchia im Interview. Sprecher: Hussein Michael Cirpici, Helene Grass, Jürgen Thormann und Bruno Winzen. Technische Realisation: Olaf Dettinger. Regieassistenz: Peter Simon. Regie: Steffen Ehrlinger. Redaktion: Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2010. Pop 3 war das, mit einem Feature über das Musikgenie mit Wikingerhelm, Moondog Rising. Ich heiße Christian Möller, sag vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut, tschüss.